Die erste Single von Darlene Love unter eigenem Namen, Today I Met the Boy I'm Gonna Marry. Sie sang ja auch bei Bob B. Socks and the Blue Jeans und war Mitglied der Blossoms, die eingesprungen waren bei He's a Rebel, als die Crystals nicht verfügbar waren. Ich habe diese Geschichte vorhin in der ersten Stunde erzählt. Wie genau der Phil Spector Wall of Sound entstand, darüber kann man in speziellen Büchern genaueres nachlesen. Wie mit Echo und Hall umgegangen wurde, in dem große Echokammern noch einmal extra mit einem Mikro aufgenommen wurden und dann alles noch einmal verechoet wurde, wie im Goldstar Studios mehr als 20 Musiker um 12 Mikros herum saßen und die Mikrofone immer mehrere Instrumente gleichzeitig aufnahmen und nicht getrennt wie später in den 70ern gerne gemacht, dadurch alles bewusst ein bisschen wischiwaschi wurde, wie bestimmte Instrumente oder Stimmen mit unterschiedlich viel Hall bedacht wurden. Man kann über mehrere Klaviere gleichzeitig lesen, 10 Tambourine gleichzeitig. Sehr interessant das alles, aber im Radio können und wollen wir ja alles auch hören. Zum Beispiel Save the Last Dance for Me, im Original 1960, ein Hit, Nummer 1 Hit für die Drifters, hier 6 Jahre später in der Version von Ike und Tina Turner.